Unterm T-Shirt vom Thuglife trage ich die Pistole. Überleben auf dem Asphalt, das Kristall ist astrein. Junge, gib mir ein Fuvi und du weißt, wie mein Tasch knallt. Offenbach, Frankfurt, Freimaurerstadt. Ich verkauf weiter Drugs und ich scheiß auf die Cops. Ich bleib auf dem Takt und du triffst mal gar nichts. Nicht mal das Loch deiner Fotze erst ach. Ich mach weiter Patte und werde observiert. Meine Eyeldes-Karte wird abgehört. Offenbach ist gefährlich, die Ghettos, die Gosse ab. Die Steine im Mund und das Cash in den Socken. Wir sind echte Granaten und zerlegen dich Punk. Wir reden nicht lang, du wirst böse zerbombt. Du willst Stress, dann komm ran. Ich zieh mein Messer und ramm es direkt in deine Fresse, Ulan. In die Grundwunsch, vor dem Richter, keine Aussage, wo den Zeugen, halt die Fresse zu, geh in Deckung, Junge, mach keinen Stress mit uns, glaub mir besser, Junge. In die Grundwunsch, vor dem Richter, keine Aussage, wo den Zeugen, halt die Fresse zu, geh in Deckung, Junge, mach keinen Stress mit uns, glaub mir besser, Junge. Vor dem Boom macht es Klick, Klack, du Hurensohn, ich drück ab. Das ist Kugelgeflüster. Ich lass die Wichser verbluten und sterben mit der Import-AK direkt aus Serbien. Investiere in Schnurf, um meinen Fuß zu vermehren. Und trinke Kokain an die Juden von der Börse. Alter, ich schwöre, ich hab alles erlebt. Weiß, wovon ich rede, mein Leben war nicht schön. Als ich 30 Pakete Arsch gefahren hab nach Düsseldorf, saß du im Nachhilfeunterricht und Missgeburt. Das hier ist Frankfurt, nicht Bittelborn. Ich lad die Gang durch und bleibe knüppelhart. Alter, ich bitte Chuck. Also, wer will was reißen? Eine Ohrfeige und du gehst erst mal auf Freisicht, zerreiße wie Tyson und fick meine Feinde und zieh mein Ding durch, bis ich reich bin. In die Grundwunsch, vor dem Richter, keine Aussage, wo den Zeugen, halt die Fresse zu, geh in Deckung, Junge, mach keinen Stress mit uns, glaub mir besser, Junge. In die Grundwunsch, vor dem Richter, keine Aussage, wo den Zeugen, halt die Fresse zu, geh in Deckung, Junge, mach keinen Stress mit uns, glaub mir besser, Junge.